Komm ich mit der Gazi, dann ist gleich vorbei. Komm ich auf die Party, hörst du Weiber schreien. Komm ruhig mit deinen Abis, ich zerreiß sie gleich. Dieser Party ballert Deutschrap in den Arsch, du weißt Bescheid. Bin kein Junge, der Lügen erzählt für Fame. Bin eher so ein Junge, der dir gleich Prügel gibt, dann ich schläf. Also guck mich nicht so scheppern. Sag kein falsches Wort, 2 Sekunden, danach du scheppern. Seit ich denken kann, kill ich für diese Mucke. Seit ich denken kann, will deine Child den Pimmel vor mir lutschen. Du bist unten, doch trotzdem nicht mit uns down, weil wir Jungs sind und du weiter Fotze gibst wie eine Frau. Jetzt erklär mir mal, sag, warum ziehst du Penis ein bei Schlägereien? Du bist einer, der sich bückt und nicht eher das Gegenteil. Balance blau, weiß wie das Wappen bei den Bayern. Mach keinen falschen Move und ich zieh dein Face ab wie Michael Myers. Das ist der Sound für die Chabos, die aus den Löchern kriechen. Der Sound, der bei Stress in dein Gesicht wie ein paar Böller fliegt, ja. Der Sound, der alles auseinanderreißt. Der Sound, der wieder beweist, ich hol dein Scheiß klein. Das ist der Sound für die Chabos, die aus den Löchern kriechen. Der Sound, der bei Stress in dein Gesicht wie ein paar Böller fliegt, ja. Der Sound, der alles auseinanderreißt. Der Sound, der wieder beweist, ich hol dein Scheiß klein. Wenn du mein Tape hörst, weißt du dein Ende naht wie bei Saw. Was für Leben schön und mit alles, was ich mache, ist raw, aha. Ich erzähl euch keine Phrasen in den Parts. Mach mit einem von uns Action und dann jagen wir deinen Arsch. Und das Einzige, was ich blase, ist dir den Marsch. Und das Einzige, was du so bläst, ist mein Schwanz. Was ich mache, ist unzensiert und kein Fake-Shit. I started from the bottom wie der Drake-Hit. Und falls du dich wieder fragst, wo dein Babe ist, dann fetze ich sie live auf der Cam und nenn das ganze Rape-Clip. Mein Vertrauen wird von euch doch mehr gekippt als Alkohol. Jetzt sagt ihr noch, doch bald werd ich euch alle holen. Alla glaubt mir, ich bin nicht von dieser Welt. Alla glaubt mir, Bitches wollen mich wie Chanel. Alla glaubt mir, ich bring dich zum Rollen wie 7-11. Alle anderen spielen euch was vor wie Steven Amell. Das ist der Sound für die Chabos, die aus den Löchern kriechen. Der Sound, der bei Stress in dein Gesicht wie ein paar Böller fliegt, ja. Der Sound, der alles auseinanderreißt. Der Sound, der wieder beweist, ich hau dein Scheiß klein. Das ist der Sound für die Chabos, die aus den Löchern kriechen. Der Sound, der bei Stress in dein Gesicht wie ein paar Böller fliegt, ja. Der Sound, der alles auseinanderreißt. Der Sound, der wieder beweist, ich hau dein Scheiß klein.